Dialoge Seite 79. Man muss sie überall hernehmen, denn diese Leute leisten durch die genialen Methoden, die sie in der Politik anwenden, erstaunliche Dienste.